Der peruanische Verlag Corporación Heraldo S.A.S. gab jüngst den Rechenschaftsbericht des Zirka der Partei der Arbeit Koreas, erstattet von Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag, als Broschüre heraus.